Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 618. Google macht was. Tja, diese Woche im Fokus natürlich die Google I.O. 2022. Und das war wieder mal ein Ereignis, wo man drauf gewartet hat. Ja, nicht so wie viele andere Google I.O.s in den letzten Jahren, das eher mau war, aber hier konnte man zumindest mal wieder etwas erwarten. Und ob diese Erwartungen zu hoch geschraubt waren oder nicht, das werden wir später noch erörtern, wenn ich euch erzähle und mein Gusto dazu gebe, was ich davon halte über die Vorstellung von der Google I.O. 2022. Aber erstmal habe ich noch ein paar andere News diese Woche. Viel ist es nicht, aber ist gar nicht so schlecht, denn wie gesagt, die Google I.O. hat natürlich hier nicht nur bei mir im Fokus gestanden. Also MediaTek hat einen neuen Chip vorgestellt, den Genio 1200. Und tatsächlich, wie der Name schon vermuten lässt, basiert der auf dem 1200er MediaTek Dimensity Chip, aber ist deutlich überarbeitet und hat auch ein ganz anderes Ziel als jetzt Smartphone anzutreiben. Der 6-Nanometer Chip hat die Fähigkeit, mehrere 4K-Displays anzusteuern und hat eine Optimierung durchgemacht für ein sogenanntes AIoT. Ja, also IoT ist ja klar, ja, Internet of Things, und das ist das Artificial Internet of Things sozusagen. Weiß nicht, ob das die tatsächliche Abkürzung ist, aber naja, soll es wohl suggerieren. Und das heißt, hier wurden Fähigkeiten hinzugefügt, um eben Multitasking-Performance zu verbessern, ja, und eben auch dieses Edge-Computing, was man so sagt, das heißt, um eben maximale Leistung aus einem AI-zentrierten System herauszuholen. Dies mit dieser AI, ich habe ja schon öfters gesagt, das ist überstrapaziert, ja, aber hat natürlich die oder den Anspruch, dass man bestimmte Operationen schneller durchführen kann. Das muss nicht unbedingt was mit AI zu tun haben, das kann auch mit vielen anderen Sachen zu tun haben. Oftmals wird ja alles Mögliche in AI, in das, dieses AI gepackt, ne? Wie zum Beispiel die Bildbearbeitung und so weiter und so weiter. Dieser Chip ist allerdings gedacht eben, um Geräte wie smarte Türklingeln beispielsweise oder smarte Kameras, ja, mit Rechenpower zu versorgen. Also das ist auf jeden Fall die Zielgruppe von diesem Prozessor. Das heißt, Geräte, die eben tatsächlich das Internet of Things bedienen, aber eben eine etwas höherwertige Leistung ermöglichen. So ist alles drin, was auch ein guter Smartphone-Chip kann LPDDR4 RAM bis zu 16 GB ansprechen, hat ein Hi-Fi 4 Audio DSP drin, ist natürlich ein Octa-Core Prozessor mit einer Mali G57 GPU, also alles drin, ja. Und es wird hier auch schon gleich von Anfang an versprochen, dass zum Beispiel nicht nur Android unterstützt wird, sondern auch zum Beispiel Yocto Linux und Ubuntu. Direkt wird es versprochen vom Prozessorhersteller. Das ist eine schöne Sache. Ja, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G Modem ist ebenfalls integriert und hat auch Premium-Multimedia-Funktionen, wie eben zum Beispiel Dual-Display, 4K, 60 Hertz oder Video-Encoding, 4K, 16 Frames per Second mit HEVC oder Dekodierung 4K mit 90 Frames pro Sekunde. Das alles ist hier möglich und damit ganz klar ist es ein ziemlich universell einsetzbarer Chip. Das mit diesen Kameras ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dieses Beispiel, Weil gerade dort könnte der seine Leistung auch entfalten. Aber ich denke, dass es auch hingeht Richtung solche Geräte wie beispielsweise so ein Amazon Echo oder ähnliches. Ja? Und wer weiß, was da noch im Petto ist bei denen, denn MediaTek-Chips sind generell in den Amazon Echos eingesetzt. Und auch bei Fire TV sind die zum großen Teil mit drin. Und da ist also durchaus die Möglichkeit, dass es vielleicht ein Amazon-Gerät gibt, das sehr leistungsfähig ist. Beispielsweise der Echo Show 15 geht ja schon in diese Richtung. Das ist also schon ein großes, ja, 15 Zoll eben, großes Tablet, das an der Wand hängt. Und das ist aber ein Amazon Echo mit integriertem Alexa-System natürlich und Kameras etc. Und wer weiß, was da eben noch kommt. Hier gibt MediaTek jedenfalls die Möglichkeit, so Firmen wie Amazon oder auch Google mit seinem Google Nest Hub beispielsweise diesen Chip hier zu verwenden, speziell an die Bedürfnisse angepasst, die eben auf so ein Gerät zutreffen. Gut, letztendlich wird es noch ein bisschen dauern, ganz klar. Und Sony hat mittlerweile seine Geräte vorgestellt. Da habe ich ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Jetzt sind es auch tatsächlich offiziell vorgestellt worden und die Preise, die genannt wurden, sind leider, leider wahr. Und damit, ja, ich weiß nicht, wie ich das am besten umschreiben soll. Damit ist natürlich dieses Ganze wieder fraglich geworden. Also Sony hat es in dieser Generation ebenfalls nicht geschafft, ein konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt zu bringen. Ja, Sony hat es geschafft, wenigstens ein Gerät für 499 € auf den Markt zu bringen. Aber bevor ihr jetzt in Jubelstürme ausbrecht, dann habe ich gesagt, dass das Gerät als Midrange-Gerät vermarktet wird. Für mich ist es aber im Jahr 2022 schon ein Low-End-Gerät. Und selbst im Midrange-Bereich gibt es da deutlich mehr für dieses Geld, für 499. Das ist leider immer das große Problem bei Sony. 5000 mAh Akku mag ja noch okay sein. Qualcomm Snapdragon 695 5G, das ist also, ja, reden wir nicht davon. Ja, also da kann man schon sehen, dass es selbst für den Midrange-Bereich schon eng wird, ja, heutzutage. Kamera-Setup ist ein 12-Megapixel-Main-Kamera und 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 8-Megapixel-Zweifach-Telefotolinse. Also die 12-Megapixel-Main-Cam ist eine Frechheit. Ja, das muss man klipp und klar sagen. 12-Megapixel als Hauptkamera ist wirklich der Hammer. 8-Megapixel-Ultraweitwinkel, okay, damit spielt man in derselben Liga wie jedes andere 0815-Arranged-Phone, zum Beispiel von OnePlus, die auch immer wieder diesen 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor haben. Und dann das einzig Positive ist eben der 8-Megapixel-Telefoto-Sensor. Da hätte ich mir gewünscht, dass da 12 Megapixel vielleicht sind und die Hauptkamera dann doch vielleicht 48 Megapixel. Das wäre dann in Ordnung gewesen. Aber man will sich ja nicht selbst Konkurrenz machen. Warum wird auch dann schnell klar, wenn ich euch gleich noch was von dem neuen Modell erzähle. So, und das Teil kommt dann eben mit 6 GB RAM und 128 GB Storage für 499 € und ist eben im Juni erhältlich. Optisch ist es ein Sony-Gerät, nichts Neues, nichts Altes. Es ist einfach ein Sony-Gerät. Ja, das kann man gut oder schlecht finden vom Design her, aber sie bleiben da auch dem Design eben treu. So, und jetzt kommt eben das neue Flaggschiffgerät von Sony, der Sony Xperia Mark 4. Das ist andere war das Sony Xperia 10 Mark 4, richtig. Und das ist Sony Xperia 1 Mark 4. Klar, ist ja logisch, dass das beste Phone die kleinere Nummer hat. Ne? Okay, wie auch immer. Jedenfalls, das ist ein Gerät, das jetzt auch tatsächlich offiziell vermarktet wird als die Creator, das Creator-Device. Ja. Damit will man wahrscheinlich die Zielgruppe ansprechen, die sagt, okay, Sony spricht mich an als Creator. Sony ist eine bekannte Marke im Video-Audio-Bereich. Und darauf vertraue ich und wir holen uns jetzt dieses Teil und weil es eben ne, ein Creator-Device ist. Es gibt nichts, was nicht bei anderen Geräten auch gemacht werden kann, ja, aber gut, okay, was soll's. Vermarktung ist ja das Wichtigste. Ne? Damit hat das Gerät technisch einen 6,5 Zoll 4K AMOLED-Screen. Warte mal, ich gehe hier einfach mal auf die Übersicht, denke ich, hier. Das ist dann ein bisschen besser zu sehen. So, genau, damit ich euch das schön in klarer Abfolge sein kann. Also, auch hier kommt bei den Kameras natürlich eine 12-Megapixel Kamera zum Einsatz, natürlich, ne, im Jahr 2022. Dann die von mir eben schon für das Xperia 10 Mark IV gewünschte 12-Megapixel Telefotolinse, das ist gut. Und eine 12-Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 0,3-Megapixel Time-of-Flight-Kamera, das heißt zur Tiefenbestimmung. Das heißt, wir haben hier eine maximale Auflösung eben von 12 Megapixel. 2019, 2018 wäre das vielleicht früher noch wäre das vielleicht etwas gewesen, wo man sagen, naja, ist noch okay, aber mittlerweile sind selbst die Hardcore-Minimalisten bei 12 Megapixel schon etwas irritiert. Ja. Die Creators, tja, ne, auch da habe ich so das Gefühl, Sony, das typische Sony-Problem, die eine Sparte möchte der anderen keine Konkurrenz machen. Und deswegen, klar, die Profi-Videokameras möchte man eben schon noch als Profi-Videokamera verkaufen. Das Teil will man ja auch als Profi-Gerät verkaufen. Tja, was wäre denn gewesen, wenn jetzt dieses Gerät vielleicht sogar dieselbe Auflösung gehabt hätte, ne, wie die Videokameras, die verkauft werden, die wären dann wahrscheinlich, da wäre dann wahrscheinlich eine Frage aufgekommen, wieso ist das ein Pro-Gerät mit diesen Daten und das ist ein Pro-Gerät mit diesen Daten, aber naja, die Qualität wird da ja schon noch einen Unterschied haben, allein schon wegen dem Objektiv. Also man wäre in einer Erklärungsnot gewesen und zusätzlich, wenn diese Erklärungsnot nicht aufgetaucht wäre, dann hätte sich die Frage gestellt, warum man überhaupt noch eine teure Kamera kaufen sollte, weil man kann es ja mit dem Teil machen. Das ist natürlich alles Pipifax, ganz klar, aber das ist halt das Vermarktungsproblem, wenn man etwas verkaufen möchte, als ein Produkt, das man schon in einer anderen Linie anbietet, sozusagen, zumindest was die Fähigkeiten betrifft, dann hat man ein Problem. Was macht man denn jetzt? Und da kommt es immer wieder zu Reibereien innerhalb des Sony-Konzerns. Anders kann ich mir das hier jetzt überhaupt nicht mehr erklären. Ja. Dann sind wir, hat mich eben schon gesagt, 6,5 Zoll Screen Auflösung ist relativ gut, 643 Pixel pro Zoll, das ist 1644 mal 3840 Bildpunkte Auflösung, das ist wirklich gut, kann man nichts sagen. Corning Gorilla Glass Victus, eigentlich mittlerweile auch Standard, kommt mit Android 12. Dann ein Prozessor gefällt mir natürlich gar nicht, weil das wird eine sehr hohe eine sehr starke Problematik mit sich bringen, was die Hitzeentwicklung betrifft. Ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ist in diesem Gerät, das vermutlich länger als Kamera genutzt wird oder als Videokamera genutzt wird, kritisch, denn da ist die Überhitzung eigentlich vorprogrammiert. Ja, mal sehen, wie das sich dann in der Praxis schlägt. Die RAM-Ausstattung ist gut, 12 GB RAM, 256 GB Storage. Es gibt auch eine Version mit 12 GB RAM und 512 GB Storage. Das ist in Ordnung, das ist sehr schön. Da hätte ich auch nichts anderes erwartet. Und zusätzlich kann man sogar noch eine Micro-SDXC-Karte reinsetzen. Also hier hat Sony auf jeden Fall daran gedacht, dass wenn man schon sagt, Creator-Device, dass man dann eins auf jeden Fall braucht. Speicher, Speicher, Speicher und RAM. Bam. Ja, und das war immerhin das, was zugute zu halten war hier für dieses Gerät. Das ist nicht schlecht. Beim Video habe ich noch ganz gesagt, 4K mit der Kamera, bis zu 120 Frames pro Sekunde aufnehmbar, 1080p bis 240 Frames pro Sekunde aufnehmbar. Und auch das ist natürlich schon von den Werten her gut, ja, wenn auch mit den läppischen 12 Megapixel, und der reißt eben alle möglichen Funktionen, reißt da eben nicht raus, dass die Auflösung grottig ist. Ja, ganz einfach. Das ist also die schon Kompaktkameras, die man vor 10 Jahren gekauft hat, hatten 18 Megapixel gehabt. Das kann man einfach vergessen. Ja. Ist mir unbegreiflich. Aber ist ja nicht so schlimm, wenn der Preis stimmen würde. Ja, das ist ganz klar. Das wäre ein großer Punkt. Also dieses Gerät für 699 Euro, ich kauf's. Für 899, ich kauf's nicht, aber es wäre noch okay. Ja. Aber das Gerät kostet weder 699 noch 899, sondern das kostet läppische in der kleinsten Ausstattung natürlich mit 256 GB Speicher, kostet läppische 1399 Euro. Und damit ist das Ding natürlich weg vom Fenster. Ja. Die Performance, die man eigentlich erwarten könnte, ist eben auch nicht erreicht worden. Da vermute ich ebenfalls die Probleme bei dem Snapdragon 8 Gen 1, dass hier vielleicht schon grundsätzlich eben eine gewisse Runtertaktung erfolgt, um eben das Hitzeproblem in den Griff zu bekommen. Ansonsten ist der wirklich miese Benchmark bei Antutu von nur 838.832 nicht zu erklären. Also selbst Snapdragon 8 Gen 1 Geräte gibt es jetzt schon einige, die Millionenmarke knacken. Von dem MediaTek 9000, da meinst du die 9000 Geräten, da knacken die fast alle die 1-Million-Grenze. Ja? Und deswegen, da stimmt was nicht. Auch der Geekbench mit Version 5.1 mit 3403 ist läppisch. Das ist also allenfalls mittelmäßig für ein Flaggschiffgerät, was die Leistung anbetrifft. Wow. Da ist es mal wieder typisch, wie ich immer kritisiere. Ich will ja so gerne schon seit vielen Jahren ein Sony-Gerät mal wieder haben, wo man sagt, ja, das ist es, da hat Sony alles richtig gemacht. Günstig, super perfekt, neueste Technik und ein bisschen Sony-Flair mit drin, ja, heißt, auf den Akku wird geachtet und mit diesem schlichten Design, sage ich mal, das aber gar nicht so schlecht ist. Und da würde ich gerne mal wieder ein Sony-Gerät kaufen. Gerade jetzt war bei mir wieder Sony-High-Zeit, ja, also PlayStation von Sony gekauft, passender TV von Sony. Wie schön wäre es jetzt, wenn das passende Smartphone von Sony auch noch eingetrudelt wäre. Aber keine Chance bei diesen mäßigen Daten und vollkommen überteuernden Fantasiepreisen. Da kann das Teil von mir aus 100-mal als Creator-Teil verkauft werden. Ja, das ist sowieso nur eine Vermarktungsstrategie für die Schickimicki-Leute, die eben hier denken, wenn sie jetzt ein super teures, schönes Phone hat, wo die Firma sagt, das ist für Creator, dass sie jetzt das ganz tolle, super YouTube-Top-Creator sind, ja, um dann festzustellen, dass sie doch immer noch als grüne Nachrichten bei Apple im iPhone auftauchen und dann, die Content Creator Community dann sagt, du hast ja nur ein Android. Ja, tut mir ja so leid. Ja, also ich meine, wenn man schon auf einen Hipster-Train aufspringen möchte, dann sollte man es doch gleich richtig machen, ja. Und da hilft es auch nicht, dass Sony sagt, das ist ein Creator-Phone. Ne? Und wer das nicht macht, wer das wirklich ernst meint mit dem Creator-Stuff, der fällt vielleicht auch nicht ganz so leicht rein, wenn Sony das sagt, sondern holt sich dann eben ein viel performanteres Gerät, das viel mehr bietet und bei weitem nicht so viel kostet wie ein Sony Xperia 1 Mark IV. Schade, schade, schade. Denn eins, wie gesagt, ist zumindest bei mir immer noch ganz im Vordergrund die Marke Sony. Ich mag sie und ich würde gerne ein Sony-Handy kaufen, aber nicht unter diesen Umständen. Denn das ist selbst einem Sony-Fan zu viel. Oder zu wenig. Gut, dann kommen wir noch zu was anderem. Und zwar, ihr wisst ja, Twitter, ne? Und Elon Musk. Und hin und her und Spielerei und Spaß mit Börsenkursen, ja. aber da müsste ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Es gibt eine Bewegung momentan Richtung Mastodon, das habe ich auch schon angesprochen. Mir persönlich gefällt es nicht so gut, weil, lasst Mastodon in Ruhe, ja, ja, also das Schlimmste wäre, wenn Mastodon das nächste Twitter wäre, um Himmels Willen. Ja, mag ein bisschen elitär und auch vielleicht hipstermäßig klingen, ja. Aber das, ich habe ja schon in einer Sendung gesagt, ich glaube nicht, dass das Mastodon gut tut und dass Mastodon überhaupt vorbereitet ist auf die toxischen Twitter-User. Die würden diese Plattform relativ schnell zu einem problematischen Haufen von Usern machen. Ja, da bin ich ziemlich schnell sicher. Andere Firmen sehen natürlich jetzt die Chance, hier vielleicht Twitter-User abzuziehen. Ich meine, nicht alle Twitter-User sind ja per se schlecht jetzt zum Beispiel für Mastodon oder sowas, nur die Leute, die jetzt wechseln, weil Elon Musk übernimmt, da ist mir schon fraglich, ob das die richtige Klientel dann ist, weil es wird eben nicht so sein, dass die User weggehen, die jetzt vielleicht denken, wenn da alles erlaubt ist, na, dann ist es nichts für mich, das glaube ich nicht, sondern die werden ja dann erst recht nicht bei Mastodon froh werden, weil Mastodon ist ja eigentlich noch freier als Twitter, was gleichzeitig auch das Problem ist. Deswegen sage ich, die kommen mit den toxischen Usern, würden die nicht zurechtkommen. Aber das Problem ist halt ein anderes, dass dann eben nämlich die Leute flüchten von Twitter und auf Mastodon kommen, die nur deswegen abhauen, weil sie Elon Musk hassen. Ja, das ist also wirklich ganz, ganz schlimm in unserer aktuellen Gesellschaft. Ja. Alles, was großen erfolgreich ist, vor allem einzelne Personen, die großen erfolgreich sind, ja, sind per se das böse TM, ja, und müssen auf jeden Fall boykottiert, bekämpft, ausgetrickst und was weiß ich noch alles werden. Ist eigentlich schon mal jemand auf die Idee gekommen, dass wir ohne solche große Firmen und ohne solche großen einzelnen Menschen, dass die Welt ziemlich am Arsch wäre? Dass es gar nicht möglich wäre, über 7 Milliarden Menschen zu ernähren, wenn es diese Menschen nicht gäbe? Ja? Es ist vielleicht etwas, wo man mal ein bisschen länger philosophieren kann als nur 5 Minuten oder hier eine halbe Stunde im Podcast, ja, sondern da müsste man vielleicht mal tatsächlich das Ganze sich mal angucken, was so einzelne große Firmen, damit meine ich zum Beispiel auch Google, alles so gemacht haben und mal auch ganz neutral sehen, was die auch so alles angestoßen haben. Wo wäre das Elektroauto ohne Tesla? Ja, wo wäre die Raumfahrt ohne Tesla? Ja, das sind alles so, Susanne, die, ja, da kann man viele Kontroversen führen. Ja, vor allem werden wir viele Kontroversen führen, ne, wenn sogar schon verhindert wird, dass umweltfreundliche Autos in einem Land gebaut werden, ja, und dann immer wieder probiert wird, alle möglichen fadenscheinischen Argumente gegen eine Firma zu machen, gegen ein Werk von einer Firma zu machen, nur weil das diese Firma ist. Ja. Also ich manchmal könnte ich echt kotzen, wenn ich sowas sehe. Das ist so eine Ablehngesellschaft geworden. Das ist wirklich schon schlimm. Ne? Der Weckruf war für mich ja in Stuttgart 21, als man noch nicht mal mehr einen modernen Bahnhof bauen konnte. Ja? Am Schluss ging es gar nicht mehr um den Bahnhof oder um das, genau wie bei Grünheide jetzt, ja, da geht es gar nicht mehr um die Firma eigentlich, sondern nur noch, dass diese böse Firma Tesla, ne, und der böse Elon Musk, dass der hier nicht Fuß fasst. Ne? Das sind solche Sachen, da bin ich halt sehr, sehr besorgt, dass wenn solche Menschen, die dann von Twitter flüchten, weil sie Elon Musk hassen, also wer flüchtet, weil er eine Person hasst, ja, weil der diese Plattform übernimmt, also naja, auf so jemand kann ich gut verzichten, auf meiner Plattform, definitiv. Ja. Aber man könnte ja auch mal versuchen, andere Leute anzusprechen. Q macht es zum Beispiel, also K-O-O, ja, nicht an Q denken. Ne? Und zwar in Indien. Indien. Ja, yeah. Da will man nämlich jetzt Twitter überholen mit der Userbasis, also Größe der Userbasis. Ah, das wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Also Q schickt sich an, hier jetzt Konkurrenz zu Twitter in Indien zu werden. Das ist ja meiner Meinung nach auch ein guter Ansatz. Nicht, man kann ja alternative Plattformen anbieten, selbst wenn Musk Twitter übernimmt, ja, und man kann auch ruhig auf eine andere Plattform wechseln oder zusammen aktiv sein. Ihr glaubt es nicht, ihr könnt sogar auf mehr als auf einer Plattform aktiv sein. Ja, ja. Das ist wie mit der Messenger. Ihr glaubt es nicht, aber ihr dürft mehr als ein Messenger installieren auf eurem Gerät. Wow. Ja, Breaking News. Breaking News. Ja, und hier Co. oder Q, die machen dann eben jetzt wieder gewaltig Konkurrenz. Indien ist ähnlich wie auch beispielsweise Indonesien oder auch Japan. Die haben ihre eigenen Marktgesetze sozusagen für die Userschaft. Und dann können immer mal wieder Systeme interessant werden, die im Rest der Welt verschwinden. Ne? Und somit kann es durchaus sein, dass es Q schafft, Twitter zu überflügeln in Indien. Obwohl sie eben außerhalb von Indien dann keine Rolle spielen. Warum ist es auch so? Ganz klar, die alleine schon die schiere Zahl von möglichen Usern, die doch vorhandene Art, sage ich mal, in Indien, die indische Produkte oder Plattformen eher bevorzugt als jetzt zum Beispiel ausländische Sachen, auch das spielt mit einer Rolle. Ja. Das gab es auch mal in Frankreich übrigens so eine Sache. Aber da hat sich das jetzt ein bisschen verschoben mittlerweile. Da kann man jetzt eigentlich nicht erwarten, dass irgendwie andere Sachen als Facebook und Twitter dort sich irgendwo festsetzen können, selbst wenn die französisch wären. Da gibt es vielleicht auch nicht genug Alternativen. Aber Q hat da schon einen Nerv getroffen bei den indischen Benutzern und deswegen kann man da mal gespannt sein. Ich hoffe, dass die nicht darunter leiden werden von einer Abwanderung, die momentan erfolgt, von Twitter weg wegen Elon Musk. Schon haben die vielleicht auch bald das ein ganz anderes Problem. Überhaupt ist da eine schwierige Situation. Indien ist nicht so ganz, wie soll man das vorsichtig ausdrücken, ist nicht so ganz darauf bedacht, alles zuzulassen auf so einer Plattform. Das haben die schon mehrfach deutlich gemacht, als auch zum Beispiel Google harte Strafen entgegennehmen musste. Indien möchte selbst bestimmen, was verbreitet wird in diesen sozialen Medien. Das merkt man deutlich, bis zu einem gewissen Maße. Und die setzen das auch durch per Gesetz. Ja. Ist heftig. Von daher frage ich mich natürlich, was ist besser? Q, Twitter, für die Inder vielleicht Q, aber es gibt jetzt für mich jetzt eigentlich keinen Grund, bei Q ein Account zu machen, weil ich ehrlich gesagt auch sehe, dass diese Plattform tatsächlich für indischen Nutzer aufgebaut ist, nicht etwa für jetzt ein Safe Haven von den Twitter-Flüchtlingen. Ja. Und ja, ich denke, man muss da die besondere politische und soziale Position von Indien damit berücksichtigen. Ich glaube, so etwas würde nicht ganz so einfach in anderen Ländern werden. Also stell dir mal vor, wie oft ist das schon probiert worden, hier in Europa eine Twitter-Alternative zu machen. Und alles sind so gescheitert. In China hat es natürlich geklappt, ja, Baidu ganz klar. Und in Indien hat es eigentlich auch ganz gut geklappt mit Q. Deswegen werden die wahrscheinlich da vorbeiziehen. So, jetzt komme ich aber mal zu dem großen Ereignis, ja, diese Woche, die Google I.O. 2022. Die hat wieder mal stattgefunden mit Präsenzpublikum, nicht so viel, man hat es gesehen, also man hat da sehr viele Plätze freigelassen und somit hat man natürlich diesen Zulauf etwas beschränkt. Das ist auch ganz okay so gewesen. Und man hat das gemacht, was man eben bei der Google I.O. erwartet hat, nämlich Produkte gezeigt. Und über grundsätzliche Probleme und Entwicklungen gesprochen, zum Beispiel was Google Suche betrifft. Ja, da möchte ich mich jetzt gar nicht so drauf versteifen, denn Sundar Pichai hat zwar gesagt, ne, wie wichtig die Google-Suche ist. Wir alle wissen, dass es nicht mehr so wichtig ist wie noch vor einigen Jahren. Hier sind andere Dienste momentan meiner Meinung nach viel, viel wichtiger. Einer davon ist natürlich Google Maps. Google Maps ist eine riesige Industrie geworden. Heutzutage gehen viele Leute auf Google Maps, wenn sie ein Restaurant suchen, wenn sie ein Geschäft suchen, egal was sie suchen, sie gehen auf Google Maps. Und wer nicht auf Google Maps ist, der existiert ja gar nicht. Manche Firmen machen das aus Absicht so, dass sie sich da nicht eintragen wollen, ne, weil die wollen keine Maps, sagen wir mal, Landstreicher, ja, sondern die wollen hier seriöse Kunden, die mit Google nichts am Hut haben. So kommt man es gerade manchmal vor, ne? Ziemlich dumm, aber ist egal. Auf der anderen Seite muss man sich auch nicht unbedingt darauf verlassen, weil die Rezensionen, die da drin sind, sind größtenteils, sagen wir mal, Müll. Ja, aber wenn man ein bestimmtes Geschäft sucht und man ist vor allem in einer fremden Stadt oder so, da hol selbst ich als nochmal Google Maps raus und guck, was ist denn jetzt hier in der Nähe? Ja. Natürlich von der Navigation ganz zu schweigen. Aber gerade wenn man sich irgendwo zurechtfinden will, hat man ein Abstraktionsproblem. Das heißt, nicht jeder kann anhand von einer Karte nachvollziehen, wohin er jetzt fahren muss. Man kriegt es zwar ziemlich gut gezeigt, man hat ja auch Turn-by-Turn-Navigations, das heißt, einfach das machen, was das Gerät sagt, und schon kommt man zum Ziel im Normalfall oder in die Themse, je nachdem. Aber in der Regel kommt man zum Ziel. Ja, und dann gibt es aber eben diese Probleme. Man steht hier, man will hier selbst mal den Überblick bekommen, wo muss ich jetzt hingehen, in dieses Geschäft zu gehen. Und deswegen gibt es Immersive View. Dieses System ist jetzt schon in gewisser Art und Weise vorhanden. Ja? In diesen ja, nahezu 3D-Einstellungen oder Ansichten. Ja? Nur das wird jetzt massiv verbessert. Muss natürlich von Stadt zu Stadt eingetragen werden, aber hier kann man jetzt zum Beispiel eine Darstellung sehen. London ist hier zum Beispiel vorgestellt worden, wo man wirklich in einer detailtreuen Grafik die Übersicht über die Stadt erlangen kann. Und somit nicht nur ein abstraktes Gebilde aus Karten, aus Straßen oder Vierecken, die Gebäude symbolisieren, sondern nein, man sieht tatsächlich, wie das dort in echt aussieht, ohne dass es man hier ein Street View nutzen tun, sondern das ist eine wirklich gerenderte, dreidimensionale Grafik, bei der man die Position frei bestimmen kann, reinzoomen kann, drüber fliegen kann und so weiter. Tja, man kann sogar noch Eindrücke, zum Beispiel Schnee oder Regen, ja, mit einfließen lassen, wenn dort zum Beispiel die Wettervorhersage angezeigt ist. Kann man sich gerade mal angucken. Ne? Ist Wahnsinn. Außerdem kann man noch, wenn man dann reinzoomt, auch in einige Geschäfte oder Gebäude gehen, hineingehen. Die müssen das natürlich alles unterstützen, das ist ganz klar, und auch erlauben. Deswegen wird das System natürlich auch noch sehr, sehr lange dauern. Bei uns ist es ja, hat ja Google schon aufgegeben, weil sich da eben so eine kleine Gruppe von Menschen sogar geweigert haben, ihre Fassaden, ihre Hausfassaden, ja, darauf abbilden zu lassen. Das ist schon schlimm. Aber ja, ich meine, Mistgabeln, Fackeln, ja, alles ist drin hier in good old Europe, ja, und dann kann es schon mal passieren. Klar, diese Plätze werden irgendwann dann abgehängt werden von der Zivilisation sozusagen. Ja, aber andere, die eben als Weltstädte auch zählen, die sind da auf jeden Fall mit dabei. Momentan geht das System beispielsweise für LA, London, New York, San Francisco und natürlich Tokio. Es kommen noch sehr viele andere Städte dazu, aber erwartet nicht, dass in absehbarer Zeit vielleicht außer Berlin irgendeine große Stadt in Deutschland hier damit drin ist, aus den eben genannten Problemen. Trotzdem kann man sich dann mal vergewissern, wie schön und toll die Städte sind, indem man einen virtuellen Rundflug selbst macht, überall hin, wo man möchte. Es ist fantastisch, Leute, ja. Und da kann man dann sehen, wo die Zukunft auf der Welt sich abspielt und wo sie sich nicht abspielt. Dort, wo immer noch die Karten und Straßenzüge in 2D regieren. Okay, das war das eine. Keine große Sache jetzt, was wir eigentlich erwartet haben. Eine neue Wallet-App wird es geben. Auch da ist natürlich die Frage, inwiefern das interessant wird, ja, für Deutschland. die Funktion mit der virtuellen Kreditkarte beispielsweise, die vorgestellt wird, ist sehr, sehr gut, sicherheitstechnisch wunderbar. Das heißt, man erstellt sich eine virtuelle Kreditkartennummer. Das ist unterstützt von Visa und, glaube ich, noch andere. Und die verknüpft man mit seiner Kreditkarte, mit der eigenen Kreditkarte. Das heißt, wenn man mit dieser Karte dann, mit dieser virtuellen Karte bezahlt, hat das Geschäft nur diese virtuelle Karte, aber niemals die Nummer der echten Kreditkarte. Somit ist das ein riesiger Schutz vor beispielsweise Betrüger, wo man zum Beispiel hingeht, die Kreditkarte einsetzt, dann haben die Kreditkartennummer und dann könnten die damit eventuell Schindluder treiben, mit einer kräftig bestellen oder sonst irgendwas. Ja. Das ist damit quasi ausgeschlossen, weil es dann eine ortsbezogene Buchung gibt mit dieser virtuellen Kreditkartennummer, die ist für sonst nichts anderes einzusetzen. Und damit hat man natürlich einen riesigen Sicherheitsfaktor zusätzlich da drin. Aber wie gesagt, die Probleme ist eben auch in Deutschland oft mit den Banken. Wir wissen ja, wo da die Stolperfallen liegen. Seit Jahren gibt es da ja Probleme beim Bezahlen von dem einen oder anderen System. Okay. So, und dann war noch ein Android 13 zu sehen, die Developer-Preview, wie ich vermutet habe, wurde angekündigt. Da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Interessant ist es eben, dass es gezeigt wurde schon mal und dass es eben für die Leute, für die Entwickler jetzt erhältlich ist. Google Pixel 6a, das war ein Gerät, das wurde eigentlich ganz fest erwartet, dass es vorgestellt wurde, wird, und genau das ist auch passiert. Allerdings ist es erst am 21. Juli erhältlich. Vorbestellen kann man das allerdings schon. Hier hat Sony so ein, Entschuldigung, ja, da hat Google so ein bisschen dasselbe wie Sony gemacht, wenn auch auf einem besseren Level. 459 Euro wird das Gerät kosten, was nicht schlecht ist. Man hat viele Features, zum Beispiel der Prozessor von dem größeren Google Pixel 6 übernommen, so dass man am Schluss ein Gerät hat, das eigentlich okay ist für den Preis. Aber man hat zwei Fehler gemacht. Einer wird auch schon heftig kritisiert, und zwar die Kameras haben nichts mehr mit den Kameras zu tun, die beim Google Pixel 6 Pro eingebaut sind, ja, sondern es sind andere Kameras, sehr viel schlechtere Kameras. Auch hier kommt eine 12,2 Megapixel Weitwinkelkamera und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera zum Einsatz. Das erinnert mich irgendwie an Sony, ja, und das ist natürlich eine schlechte Sache, wenn man schon vorher gewohnt war mit dem 5a beispielsweise, dass man eigentlich fast die gleichen Kameras bekommt mit der gleichen Qualität, aber eben weniger Geld ausgeben muss. 6,1 Zoll Display ist klein für heutige Verhältnisse, aber noch akzeptabel, meine ich. Was nicht mehr akzeptabel ist, überhaupt nicht mehr akzeptabel ist, ist, dass das Gerät mit 6 GB RAM kommt. Ist vorbei. Also 6 GB RAM mit 128 GB Speicher. Nein, nein, nein. Das ist eben noch nicht mal ganz mehr Midrange, meiner Meinung nach. Auch wenn ansonsten die Leistungsdaten stimmen. Der Prozessor, die Prozessorleistung, die ist gut. Ja. Aber hier stimmt was nicht. Man würde fast meinen heute, dass Sony oder dass Google bei Sony irgendwie in der Schulung gesessen hat. Ne? Ja. Trotzdem möchte ich nicht ganz so schlimm herunterputzen, denn insgesamt gesehen ist es ein ordentliches Gerät. Nur eins dürfte klar sein, mit 6 GB RAM werdet ihr die versprochenen bis zu 5 Jahren Sicherheitsupdates nicht erreichen können. Da habt ihr eine langsame Gurke in 3 Jahren spätestens. Da nützt euch auch nichts mehr, dass es Updates gibt. Ganz im Gegenteil. Und es ist einfach nicht sehr intelligent, sich jetzt ein Gerät zu holen, das jetzt schon to totally underpowered ist, ja, hinsichtlich von Nachhaltigkeit und dass man die Geräte länger nutzen sollte. Nee, nee, nee. Für Otto-Normalverbraucher ist es vielleicht jetzt erstmal okay, die werden sich sowieso in 2 Jahren ein neues Gerät kaufen über den Vertrag und damit fertig, das ist eigentlich ziemlich sicher. Und damit werden die vielleicht gerade noch so über die Runden kommen, wenn sie eben die Low-End-Anwendungen benutzen. Also bei mir wäre hier schon heute Schluss, weil ich hier beispielsweise Programme, Games und so weiter habe. Die sind um jedes Gigabyte RAM froh. Ja, und ich habe auch keine Lust, bei jedem Programmwechsel zu warten, bis die App wieder neu geladen wird. Da bin ich froh, dass ich 12 GB in meinem Gerät habe. Da habe ich auch mal 2 Spiele offen, und bei denen ich dann einen Tag über hin und her schalten kann. Und auch ein paar Anwendungsprogramme, Mailprogramme sind immer offen, der Browser ist immer offen und so weiter und so weiter. Dass der eben ganz schnell hier gestartet wird, wenn ich die App öffne. Unglaublich, unglaublicher Geschwindigkeitsvorteil dadurch. Okay. Also Google Pixel 6a ist vorgestellt und auch eben mit diesem Tensor-Chip mit drin. Kein Klinkensteckeranschluss und auch nur 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Das ist jetzt bestätigt. 90 Hertz hat ja das Google Pixel 6 und wurde schon kritisiert. Oh, das hat ja nur 90 Hertz. Ne? Google Pixel 6 Pro hat 120 Hertz. Ehrlich gesagt, das ist ein Punkt, das wäre mir jetzt egal, aber weil immer mehr Leute offenbar das wichtig finden wollten, es mal erwähnt haben, 60 Hertz Bildwiederholfrequenz beim Pixel 6a. Und ja, mich wundert es nicht, dass natürlich die amerikanischen Medien hier schreiben, das Must-Have-Mid-Range-Smartphone 2022, ja, Must-Have mit 6 GB. Also Leute, Leute, Leute, hey, das ist schon, das wirkt also schon ziemlich stark in den US-Medien, wenn eine amerikanische Firma ein Smartphone rausbringt, ne? Also das ist so richtig Bam. Ja, und da tut man auch vieles übersehen dann gerne, ja, die Fakten, schlechte Kamera, wenig Speicher, kleines Display, wenig Hertz, nur Gorilla Glass 3, ja, und 4410 mAh Akku, yay, also, wenn da nicht Google draufstehen würde, würde ich das heute noch nicht mal erwähnen. Wirklich, ich würde es noch nicht mal erwähnen. Ich habe so viele günstige Smartphones für 200 Euro, ja, die in dieser Leistungsklasse agieren. Die tue ich schon seit Monaten gar nicht mehr erwähnen, weil es vollkommen uninteressant ist. So ein veraltetes Gerät ist einfach nicht mehr erwähnenswert. Ich kann nicht jeden Müll erwähnen in der Sendung. Hier, es ist ein Google-Gerät. Das heißt, 5 Jahre. Garantiert Updates, Sicherheitsupdates, und das ist natürlich ein schöner Vorteil. Außerdem ist vermutlich, so vermute ich zumindest mal, die Verarbeitung auch ordentlich. Ja, sieht jedenfalls auch ordentlich aus. Und das ist eigentlich der einzige, und dass eben das von Google ist, das ist der einzige Grund, warum das überhaupt hier erwähnenswert ist. Was anderes wurde aber noch gezeigt, ein ganz kurzer Sneak Peek. Ja, auf das Google Pixel 7 und 7 Pro. Es sieht tatsächlich professioneller aus, die neuen Geräte. So diese Google Pixel 6 haben ja so ein bisschen Star Wars Feeling gehabt, meiner Meinung nach, was ich übrigens ganz cool gefunden habe. Das ist vorbei mit dem Google Pixel 7. Das sieht dann schon ein bisschen mehr so businesslike aus. Ja, kann man gut oder schlecht finden. Auf jeden Fall. Erstaunlich, dass Google jetzt schon die neue Designlinie außen gezeigt hat. Es bleiben allerdings so, diese Hauptelemente bleiben vorhanden. Sprich, dieser Visor ist vorhanden, wenn er auch ein bisschen anders aussieht. Und somit ja, wird also das hier eine weitere, wie sagt man, Stufe sein der Weiterentwicklung vom Pixel 6. Und mehr kann man eigentlich hier noch nicht groß dazu sagen, weil man hier keine Daten soweit hat. Aber es soll, das wurde gesagt, ein neuer Tensor-Prozessor dort zum Einsatz kommen. Also es gibt hier Hoffnung, dass sich da nicht nur ein äußerliches Update anbahnt, sondern dass es auch tatsächlich ein Leistungsupdate geben wird bei dem Pixel 7, 7 Pro. Hoffentlich hat Google wenigstens da gelernt. Und das Pixel Tablet ist gezeigt worden. Ja, also nur ganz kurz, also nicht im Detail, sondern nur eine ganz kurze, schnelle Einblendung wurde gezeigt. Ja, ein paar Bilder, ein kurzes Video wurde da laufen gelassen auf der Bühne. Und ja, wer jetzt gedacht hat, das ist dieses Pixel Fold, falsch. Es ist tatsächlich ein ganz normales Tablet, sieht für mich aus wie ein 10 oder 11 Zoll Tablet, ja, vielleicht sogar 12 Zoll, es wirkt riesig. Und sieht aus wie das Display von einem Google Nest Hub. Aber wirklich genauso wie das Display von einem Google Nest Hub. Was natürlich Sinn macht. Man hat die Materialien, man hat quasi nur den Rest befreien müssen und in das Screen packen, hinter den Screen packen das ganze Zeug, aber also ja, irgendwie gefällt mir das Design jetzt persönlich nicht, aber es ist sicherlich jetzt auch kein Grund für dem jetzt deswegen wegen dem Aussehen negativ gegenüberzustehen. Mich würde eher interessieren, was denn alles zu erwarten ist an technischen Finessen da dran, aber das ist natürlich noch überhaupt nicht klar. Tja, und dann ist da noch was passiert, was ich ja schon angedeutet habe, wo ich aber sage, ich glaube es erst, wenn es zu kaufen gibt, und zwar die Google Pixel Watch ist vorgeführt worden. Und ja, der, wo das vorgestellt hat, hat auch wirklich gegrinst über beide Backen, weil er sich wohl bewusst war, dass das eigentlich schon fast wie ein Running Gag war. Ja. Ja, er hat eine am Arm gehabt und die Leute haben gelacht. Und er auch. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, wie ich befürchtet habe, eine reine Showwatch. Selbst wenn das Teil mit Saphirglas ausgestattet wäre, das Ding ist für den Outdoor-Menschen nicht gedacht. Also das ist gedacht für, ne, das trage ich nur mal im Anzugjackett oder sowas, ne, oder was weiß ich. Teenie, der von der Schule nach Hause geht und vielleicht auf eine Party, aber so richtig eine Allround-Watch ist das nicht. Also das sieht schon so aus, als ob das Teil, das hätte ich in einer Woche geliefert, kaputt, wirklich kaputt, oben mal angestoßen, kaputt, ja. Beim Geocachen mal ein Loch gefasst, ein Felsloch gefasst, rausgezogen die Hand und ne, zerkratzt. Nebendran diese, wie nennt man diese Krone, weiß nicht, wie lange ich da brauchen würde, bis sie abreißen würde, wahrscheinlich nicht so lange. Also null Schutz hat das Teil rundherum und es sieht so aus, ob das Display bis ganz zum Rand geht. Ja, aber falsch. Leider nicht. Das Display selbst ist wesentlich kleiner als die eh schon kleine Uhr. Jedenfalls sieht die sehr klein aus für mich. Für mich zu klein. Ich weiß, es gibt da immer so Vorurteile und so weiter, aber für mich ist das keine Männeruhr. Ja, das ist, ja, wie gesagt, vielleicht, wie gesagt, für den Anzug durchaus okay, da will man nicht auftragen. Ne? Wunderbar. Yay. Aber ja, vielleicht macht dann doch eine schöne Zeigeruhr mit, ne, ein paar Steinchen drin oder so, vielleicht doch ein besserer Eindruck als das Ding. Okay, wir wie auch immer. Ja, da treffen sich halt verschiedene Sachen: Design, Funktionalität und Robustheit. Und es muss halt bei mir zumindest mal alles stimmen. Und hier stimmt eigentlich gar nichts davon. Das Ding sieht nicht sehr robust aus. Das sieht nicht schön aus. Und das Display ist noch nicht mal so groß, dass es dieses überzogene Rundherum-Glas überhaupt ausnutzen würde. Ja, also das ist wesentlich kleiner, die Anzeigefläche. Und das wird eine riesige Menge Probleme mit sich bringen. Wenn ich hier meine Smartwatch angucke, so ist mir immer das Display, die Analog-Displays einfach zu klein. Ja, einfach zu klein. Wenn ich mir dann eine richtige Casio nehme, eine G-Shock und gucke mir das an, bei den meisten Modellen super. Ja, aber ist nicht so, dass diese Smartwatch hier klein ist. Ja, ganz im Gegenteil. Nur, wenn ich mal gucke, wie viel Rand die hat. Ja, und das hier bei dem ist es noch schlimmer. Die hat noch mehr Rand als meine Smartwatch hier von Honor. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig von der Größe vom Display. Ich hoffe, die habt gute Augen. Ja, also so die, wenn da so ein paar Informationen eingeblendet werden, wie zum Beispiel die Schrittzahl, ne, und dann noch Herzfrequenz und so weiter, dann, ja, hoffentlich habt ihr gute Augen. Ne. Sonst könnt ihr das gleich vergessen bei diesem Mini-Displayschen. Ne. Das ist wie eine Baby-G-Shock kommt mir das vor. Also richtig so mini, mini, mini. Ja. Wie witzig. Eigentlich schon fast mehr putzig. Ja. Ja. Also meinem Pachirisu-Pokémon würde ich das anziehen, ja. Aber ich würde es dann lieber nicht machen. Oh, also an der Lucia könnte ich mir das auch gut vorstellen, ja. Aber die hat ja eine richtige Uhr, richtig groß, ne? So Powerfrau, die Lucia. Naja, okay, gut. Pixel Watch ist offenbar Realität geworden. Viel weiß man ja auch noch nicht darüber, es ist nicht viel gesagt worden, außer es gibt hier Spekulationen darüber bei Fantroid, dass diese Pixel Watch eine sehr veraltete Technologie, das habe ich tatsächlich nicht selbst gesagt, sondern das hat Fantroid gesagt. Google's Pixel Watch could feature very outdated hardware. Wow. Heftig. Das von einer US-News-Seite. Ui. Das hört sich wirklich nicht gut an. Es geht um diese Samsung Exynos 9110 Chipsatz. Oder den Chipsatz. Der soll dort verbaut sein. Und Problem ist eben hier ganz klar, dass mit Wear OS, was eben da drauf ist, der Prozessor ziemlich belastet wird. Ja. Und somit wird halt vermutet, dass man das deutlich spüren kann. Jedenfalls wird man mit dieser Watch offenbar keine großen Sprünge machen können, was Leistung betrifft bei einigen Apps, ja. Aber die ganze Uhr macht mir nicht den Eindruck, als ob die für Leistung ausgelegt ist oder um High-End Watch-Apps abspielen zu können, sondern mehr so, guck mal, ich habe die neue Pixel Watch und ich kann Herzfrequenz und Schrittzahl und Uhrzeit und so weiter anzeigen, ne? Und ich krieg sogar meine Benachrichtigung, ich kann antworten und ich habe Turn-by-Turn-Navigation an der Uhr über das Smartphone. Tatsächlich, das ist auch gezeigt worden. Und man kann hier reinreden, also man hat einen Google Assistant. Und damit ist wohl auch das größte Feld, was die Uhr eben abdecken soll, abgedeckt. Und das ist auch, wenn wir realistisch sind, für die meisten Leute schon mehr, als sie überhaupt brauchen von der Smartwatch. Für mich sind am wichtigsten bei der Smartwatch die Schrittzählfunktion, integriertes GPS, dass ich auch beim Geocachen die Route genau verfolgen kann, exakt verfolgen kann Und die Gesundheitsfunktion, Herzfrequenzmesser und so weiter und so weiter, das kann nicht gut genug sein. Aber schon alleine bei der Benachrichtigung, dann brauche ich nur eine Funktion, die mir anzeigt, die Benachrichtigung, die auf dem Smartphone eingekommen ist. Eine Beantwortung von der Uhr brauche ich gar nicht. Null. Überhaupt nicht. Ja. Und mehr brauche ich auch nicht an Funktionen. Auch eine Turn-by-Turn-Navigation auf der Uhr ist für mich vollkommen uninteressant. Also. Und ich denke, eben hier hat man sich trotzdem, dass Wear OS drauf ist, was ja wesentlich mehr kann, sich doch mehr auf diese Funktion spezialisiert beim Design her. Ansonsten ist es auch mir nicht ganz ersichtlich, warum hier so ein Mini-Display verbaut wurde. Klar, es kann natürlich sein, dass es einfach Grenzen beim Bauen der Uhr gab. Klar, man kann nicht einfach ein beliebig großes Display nehmen, wenn die Uhr klein bleiben soll. Also die ganze Uhr Display wird wohl schwierig sein. Aber trotzdem sehe ich hier keinen Grund, auf eine richtig Power-Smartwatch zu verzichten, weil das jetzt eine Pixel-Watch ist. Aber mal gespannt, wie das hier dann ankommt bei den Menschen. Ich habe noch so ein paar Bedenken. Ja, und damit war auch die Google I.O. eigentlich schon ziemlich durch. Ja, bis auf eines, was noch gezeigt wurde und wo auch drauf eingegangen wurde, eine ganze Zeit lang, Google Translate und die Möglichkeiten, die eben Google Translate bietet. Und so ganz nebenbei hat Google eine neue Brille vorgestellt. Google Glasses ist back, Leute. Nennt sich jetzt wohl irgendwie vielleicht AR Glasses, ja, und man hat, es fällt gleich auf, man hat auf die Kamera gleich mal verzichtet. Ja. Ich glaube, das war ein Grund, warum die Brille überhaupt gescheitert ist. Ja. Diese Brille kann man so gut wie nicht mehr unterscheiden. Man bekommt aber Informationen auf der Brille eingeblendet, beispielsweise bei der Übersetzung, und das ist die Funktion, die auch gezeigt wurde, bei der Übersetzung den Text, was die Person gerade sagt, in der eigenen Sprache auf die Brille projiziert, so dass man es lesen kann und nahezu in Echtzeit. Ich brauche wohl nicht zu sagen, was für eine fantastische Möglichkeit es bietet, um Leute aus total fremden Ländern zu verstehen, wenn man auch nicht mal ein Wort dieser Sprache sprechen kann. Wenn man das auf einmal direkt sieht, das ist wirklich super. Super. Also das, ich finde, das ist eine Funktion, die kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mir irgendwann mal so eine AR-Glasses zulegen würde. Ja, kommt natürlich auf den Preis an. Und was man sonst noch damit machen kann. Die Übersetzung alleine reicht mir natürlich nicht. Ich will viele andere Informationen auch noch eingeblendet haben, aber ich denke, das wäre möglich. Zum Beispiel Warnungen, Verkehrswarnungen beispielsweise oder wenn man irgendwo ist, besondere Gegebenheiten, ja, dass das dann eben eingeblendet wird. Möglicherweise gekoppelt mit dem Handy, GPS und Bewegungssensoren in der Uhr, sodass dann zum Beispiel auch in die Uhr eingeblendet werden kann, Infos über beispielsweise ein Gebäude, auf das man gerade schaut. Ja, was ist das? Steht dann oben drüber, ne? Rathaus, bla bla bla, hin und her oder so weiter. Ne? Also das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Das ist die Zukunft, muss ich sagen. Das ist für mich eine Extension der menschlichen Intelligenz sozusagen, eine Erweiterung, die zwar nicht invasiv ist, noch nicht, aber mit der Brille dann eben auch leicht zur Verfügung steht. Das heißt, man bekommt Informationen direkt eingeblendet in das Gesichtsfeld und damit hat man wirklich, ja, wie soll man sagen, das ist der erste Schritt, das Wissen der Menschheit auch tatsächlich in der Praxis immer wortwörtlich vor Augen zu haben. Ne? Und das ist meiner Meinung nach eine wunderbare Sache. Aber da wird auch natürlich noch eine Zeit lang vergehen. Ich hoffe, dass es diesmal wirklich klappt mit der Entwicklung hin zu einem echten, fertigen Produkt und dass es nicht wieder abgewürgt wird wie bei der Google Glasses. Wie gesagt, da ist natürlich, es war eigentlich, aber an einem gewissen Punkt war es klar, dass die nicht auf den Konsumentenmarkt kommen kann. Und auch der Preis war natürlich jenseits von Gut und Böse. Hier muss es eine günstige, erschwingliche Brille sein, die eben auch den Leuten die Ängste nimmt. Und das ist auf jeden Fall dann gegeben, erstens, weil die nicht anders aussieht wie eine normale Brille und zweitens, weil die eben keine Kamera drin hat. Das war ja ein großer Punkt. Und klar, ich meine, man will ja nicht als Gegenüber ständig die Kameralinse im Face haben. Man weiß ja nicht, wird jetzt gerade aufgezeichnet oder was auch immer. Ich meine, nicht, dass es nicht, also sowieso schon wäre, wenn jemand mit seinem Smartphone gegenüber sitzt und Weitwinkelobjektiv kann jederzeit an sein. Aber trotzdem, einfach so von der Psychologie her ist es gut, dann fühlt man sich eben nicht bedroht als Gegenüber. Und deswegen ist es eine gute Sache. Alright, das war's dann für heute von der Google I.O. Ja, aber ich habe noch die App der Woche. Ja, Google I.O. hin, Google I.O. her. Übrigens, achso, und einmal vielleicht noch ein ganz kurzes Resümee. Hat die Google I.O. das gebracht, was ich erwartet habe? Nein, nicht ganz. Ja, ich hätte da mehr Fokus erwartet, gerade auf die Hardware-Produkte, wie zum Beispiel das Tablet. Vom Google Pixel Fold wurde überhaupt nichts gesagt, also das kann vielleicht dann doch ein absolutes Gerücht nur sein. Ja. Das Pixel 6a ist gezeigt worden, aber ist nicht das geworden, was ich erwartet habe. Ja, aber okay, vielleicht habe ich auch zu viel erwartet mal wieder. Aber das ist ja immer das Problem. Erwartung gegenüber dem, was gebracht wird, das ist oftmals wichtiger als das die tatsächliche Veranstaltung überhaupt. Ist man enttäuscht? Nee, nicht wirklich. Also im Großen und Ganzen war dann eben das gezeigt worden, ohne dass man jetzt zu arg enttäuscht sein muss. Und deswegen, ja, kann man das durchgehen lassen. Als beste Google I.O. wird das sicherlich nicht in Erinnerung bleiben, weil so die richtigen Klopper haben da gefehlt. Aber es war ein schönes Update. Und eins kann man da sehr positiv herausnehmen, mit den Google-Diensten allgemein, sei es jetzt Google Docs oder Translate und viele andere Dienste, die eben hier angeboten wird, Maps beispielsweise. Es tut sich was bei Google wieder, und zwar auf einem Level, das ich schon seit Jahren vermisst habe. Die Dienste werden vielleicht auch angespornt durch das Google Workspace jetzt, massiv überarbeitet oder permanent überarbeitet und somit angepasst an die neuen Herausforderungen. Und deswegen muss ich sagen, war es schon so ein kleines Google-Comeback, was die Software betrifft. Selbst zum ersten Mal seit langem hat selbst die Chat-Software kurzzeitig meine Aufmerksamkeit erregt. Ja? Das soll was heißen. Und ich finde es schön zu sehen, dass eben die Softwareentwicklung weitergeht. Mit der Hardwareentwicklung bin ich momentan nicht zufrieden, das muss ich sagen. Aber da hat ja Google sowieso schon immer Probleme gehabt. So, jetzt aber App der Woche. Diesmal ist es Forgotten N. Und das Forgotten, ja, du bist so komisch aussprechen und so, nein, das ist doch falsch, was sagst du denn? Forgotten heißt es. Nein, Forgotten. Warum das falsch geschrieben ist, ich weiß es nicht genau. Das muss wohl irgendein amerikanisches Wortspiel sein oder sowas. Forgotten oder sowas. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was das auf sich hat. Aber auf jeden Fall wird es tatsächlich mit O geschrieben und mit E. Forgotten. Ja, wenn ihr danach sucht. Es ist ein RPG, aber nicht so das, was man so allgemein momentan auf dem Smartphone erwartet bei RPG. Da habe ich ja jetzt schon ziemlich viele von dieser Art vorgestellt. Hier, das ist so eine Art Mischung zwischen Plattformer, RPG und Puzzle. Ja, wobei Puzzle auch tatsächlich so gemeint ist, dass man auch in der Oberfläche schon Lösungen finden muss, Rätsel also entschlüsseln, ja, um eben weiterzukommen, in andere Bereiche zu kommen. Und trotz diesem Element hat man eben auch dieses typische Jump-and-Run-Element, diese typischen Jump-and-Run-Elemente drin, ja, springen, fliegen, rennen und so weiter, ja, ganz interessant. Dabei ist die Grafik eigentlich das, was einem zuerst mal anspricht, finde ich, und als zweites kommt gleich die Story. Die ist nämlich ziemlich umfangreich und wer die Storys so wegdrückt, der kann das Spiel gleich vergessen. Also das Spiel ist mehr ein interaktiver Film, bei dem man aber auch wirklich massiven Einfluss nehmen kann. Denn je nachdem, wie man sich auch im Spiel für bestimmte Sachen entscheidet, erlebt man eine komplett andere Story sozusagen. Das heißt, möglicherweise lohnt es sich, das Teil mehr als einmal durchzuspielen. Und ich finde es wirklich auch von der komplizierten Storyline her, also das ist so, wie soll man das sagen, ein bisschen skurril, ja. Die Einleitung, ich lese euch einfach mal die Einleitung vor, stell dir einen Ort vor, an den alles Verlorene geht. Altes Spielzeug, Briefe, Socken, ja, das Land der Vergessenen. Ja, also eine magische Welt, in der sich lebendige Gegenstände danach sehnen, dass sich jemand an sie erinnert. Hört sich absolut skurril an und so skurril ist es dann auch tatsächlich. Und trotzdem ist die Grafik sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wer das Spiel ursprünglich entwickelt hat. Es hat einen westlichen Touch. Die Grafik ist aber eher im Anime-Stil gehalten. Ich meine, verwundern tut es mich nicht. Es gibt ja auch mittlerweile sehr viele Comic-Produktionen aus dem Westen, die eben im Anime-Stil sind. Ja. Und in der Tat ist diese Grafik handanimiert, was man leider auch sieht manchmal, weil die Animationsphasen dann doch etwas ruckelig sind, beziehungsweise nicht ruckelig, sondern also grob aufgelöst sind, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig rüberkommt, ja. Also die Animationsphasen, das sind zu wenige Animationsphasen zwischendrin. Aber egal, was soll's. Das macht dem Spaß hier jedenfalls keinen Abbruch. Und somit ist man dann mit der Protagonistin bald in diese Welt abgetaucht. Und ich sag mal, am Anfang muss man sich erstmal ein bisschen an diese Art von Steuerung etwas gewöhnen, weil es nicht so dynamisch sich anfühlt im ersten Moment. Aber die wird später noch Sinn machen dann, ja. Ganz interessant also, was das ganz, ganz anderes und damit hat Forgotten N auf jeden Fall es verdient, hier mal App der Woche zu werden. Ihr könnt Forgotten N kostenlos im Play Store herunterladen, die Vollversion könnt ihr im Game erwerben, die kostet dann 7,49 €, aber ihr könnt hier das Spiel durchaus erstmal so weit spielen, um festzustellen, ob das was für euch ist oder nicht. Grafik stimmt, Story stimmt, wenn einem natürlich die Story gefällt, ganz klar. Und Sound stimmt ebenfalls, ja. Aber wie gesagt, wenn ihr so jemand seid, der die Story einfach wegdrückt und spielen will, braucht ihr die Zeit damit nicht zu verschwenden. Dieses Spiel lebt von der Story, das ist die Story. Und die Grafik ist Mittel zum Zweck, um diese Story zu erzählen. Und die Rätsel ist Mittel zum Zweck, damit ihr bei der Story auch bleiben könnt, ohne dass ihr euch langweilt. Ja. Richtig gut. Ja, knackige Rätsel auch. Und macht Spaß. Ja, macht Spaß. Und darauf kommt es ja an beim Spiel, oder? Genau. Und die Grafik ist wirklich super toll. Also mir gefällt die N vor allem sehr, sehr cool. Die ist sehr, sehr genial gezeichnet und hübsch, hübsch, hübsch. Wirklich cool. Deswegen sofort an Anime, ne, wird man sofort erinnert. Seht ihr dann auch bei dem Avatar. Also Forgotten N kostenlos im Play Store zum Download. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Shownotes sehen wollt, die müssen in eurem Podcast-Player irgendwo sein. Dort findet ihr viele Links und weitere Informationen zu den Themen von heute und natürlich auch zu den ganzen Sachen von der Google I.O. und natürlich zu der App der Woche, alles in den Shownotes. Damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.